Transparenz für die Ohren. Bim, bim, bim, bim, bim, bim. Macht mich nicht nervös. So, ich fange jetzt an. Wer startet in der Aufnahme? Markus, es läuft schon. Sauber, herrlich. So, ich begrüße euch alle zur Vorstandssitzung der Piratenpartei NRW am 15. März 2018. Wir starten um Viertel von, ja, um 8:30, glaube ich, laut Protokoll. Anwesend sind Michelle, Helder, Bernd, Masch und meine Wenigkeit. Ich halte fest, wir sind beschlussfähig. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Protokoll vom letzten Mal. Ihr habt das gewiss alle gelesen. Gibt es dazu irgendwelche Einwände? Ich sehe keine Einwände, dann ist das Protokoll vom 1.3.2018 einstimmig angenommen. Dann kommen wir jetzt schon zum Berichten der Landesvorstände. Michelle, du darfst den Start machen. Ja, ich schreibe den Einsatzbericht ins Protokoll. Und für die Aufnahme? Ja, liest du ihn vielleicht gerade für die Aufnahme einmal vor. Kurz, Bernd, dein Link ist im Chat. Ja, okay, wie gesagt, für nachher. Danke. Okay, Live-Satz von mir. Entwickler, Weiterentwicklung, Koordination der Weiterentwicklung Vozilla zusammen mit der AG Technik. Das ist ein sehr schöner Satz. Okay, dann bedanke ich mich bei dir und wir springen weiter zu Helder. Ja, hallo. Also ich bin leider in den letzten zwei Wochen auch häufiger krankheitsbedingt ausgefallen, einfach nur, weil mich die Grippewelle volles Pfund erwischt hat. Teilweise auch während der Programmkonferenz in Kassel, da war es auch nicht viel besser gewesen. Da habe ich aber noch dran teilgenommen und konnte da noch am Programm für Arbeit und Soziales noch mitarbeiten, was dort auf Basis des 2017er Wahlprogramms sehr, sehr stark gekürzt wurde. Zum Schock einiger Leute haben wir gesagt, wir haben einfach das BGE aus dem Arbeit und Soziales Programm geworfen, was aber die Idee war, dass man daraus ein eigenes Programm macht. Aber das, ich sag mal, das Ründchen, was wir da hatten, es waren 6 Leute gewesen, die wir da zusammensaßen, hat wunderbar gearbeitet und da geht es wohl auch weiter. Dazu noch bin ich gerade in Vorbereitung auf ein paar Piratenbüro-Dinge in Recklinghausen, die gerade noch laufen. Dazu ist da für den 18.04. jetzt eine KMV, die ich dann noch mit vorbereitet habe, beziehungsweise die noch vorbereitet ist. Also solche Sachen laufen im Moment noch. Und ich bin halt weiter noch an den Listen dran, da kommen wir mal gleich nochmal zu. Okay, ich bedanke mich und es geht weiter zu Bernd. Ja, vielen Dank. Also, die LAFO-Sprechstunde in der vergangenen Woche, da war ich wie immer anwesend. Hat mich sehr gefreut, dass auch diesmal wieder recht gut besucht war. Ich habe mich ein wenig um die terminliche oder vielmehr die Location-Planung des möglichen LPT gekümmert, dann mal Halle geblockt. Da kommt es ein bisschen drauf an, ob die AGÖA oder vielmehr AG Events da Einwände hat. Ansonsten kann man sich schon mal auf Mitte September einstellen, aber das würde ich vielleicht im weiteren Verlauf gerne noch mit Frau Vaku irgendwie besprechen wollen. Dafür kann leider mein Kreisverband hier keinen TDPA ausrichten, aus reinen Kapazitätsgründen. Das war ja auch noch im Hinterkopf. Da müssen wir, glaube ich, diesmal drauf verzichten, zumindest hier bei uns vor Ort. Diverse administrativen Dinge und das war es eigentlich auch schon. Vielen Dank. Okay, ich bedanke mich bei dir und komme zu Masch. Das ist so früh, ich bin gerade noch irgendwelche Userdaten am Zusammensuchen. Sekunde. Genau, Mitgliederdaten steht da und da habe ich auch gerade versucht, die aktuellen Daten zu ziehen, um die ins Pad zu schreiben. Aber natürlich habe ich auch den einen oder anderen Datensatz verschickt, um dem Ralf so ein bisschen zu helfen. Ein bisschen Wiki-Arbeit habe ich gemacht, war bei der Programmkonferenz in Kassel, habe da unter anderem am Europawahlprogramm mitgearbeitet, war als Themenbeauftragter, will ich noch nicht mal sagen, als Sprecher der AG Familie auch bei den beim PolGF Mumble. Hab auch so ein bisschen bei der Umsetzung Vozilla mitgewirkt und dem RL-Treffen der AG Technik habe ich beigewohnt. Das war hochinteressant und sehr fruchtbar. Das war's. Okay, ich bedanke mich und komme dann zu mir. Ich sehe, wir haben Hand in Hand gearbeitet, weil ich habe den nächsten Listennachrücker in Essen geklärt. Die Daten habe ich von Ralf und der hat sie, glaube ich, von dir. Dann war der Vorstandssprechstunde letzten Donnerstag. Letzten Sonntag war ich bei der konstituierenden Sitzung des AK Soziales, Jugend und Pflege. Es war niemand anwesend gewesen. Ich schiebe das einfach mal darauf, dass ihr alle in Kassel wart und gleichzeitig AG Familie und Sozialpiraten getagt haben. Ich habe daraus gelernt, ich muss besser bei den Terminen aufpassen. Eben war ich in der AG Innenpolitik und ich habe meine Mammelrechte wieder erlangt. Damit bin ich fertig und gibt es zu den Tätigkeitsberichten irgendwelche Fragen von irgendwem? Ich sehe, das ist erfreulicherweise nicht der Fall und komme dann zum Punkt Berichte Statistik, die gerade eingetragen werden. Ich glaube, Bernd macht dazu jetzt irgendwas, oder? Nee, die sind eigentlich eher zum Nachlesen da. Also die sind da und zum Nachlesen und ich möchte auf dem Wege natürlich wie immer meinem lieben Freund Stahlrabe danken, der für die zahlenmäßigen Statistiken, also die kontomäßigen Statistiken verantwortlich ist und ja, danke dafür. Nachfrage. Um das aufzuklären, die Mitgliederdaten habe ich gerade eingetragen. Oh, ja, okay. Mosch hat die Mitgliederdaten eingetragen. Kurze Nachfrage. Zu den GLS-Konten bzw. der Barkasse, gibt es da irgendwie, da ist jetzt regelmäßig Null in den Statistiken, gibt es da irgendwie einen Stand oder gibt es die gar nicht mehr oder? Doch, doch, die gibt es schon. Barkasse, ja, haben wir, glaube ich, noch nie eingetragen, weil der Stand, wenn überhaupt, um die 200 Euro beträgt. Mehr ist da eigentlich nur drin, wenn wir LPTs machen. Das würde allerdings erfordern, dass der permanent quasi abgenommen wird und unterzeichnet wird. Das ist auch aus kapazitätstechnischen Gründen so nicht leistbar. Und das wäre auch nicht verhältnismäßig, da einen 200-Euro-Stand zu machen. Bezüglich GLS bin ich in der Pflicht, der GLS schlicht und ergreifend Adressenänderung mitzuteilen. Und dann schicken die auch wieder, oder dann würden wir auch wieder die Bankauszüge an die richtige Adresse kriegen. Da hänge ich, das hätte ich eigentlich schon machen wollen, aber die Konten gibt es natürlich noch. Hey. Bitte einmal im Sprechenraum, Sammy 2. Ja, ist auch Sammy 1. An den Superkonduktor eine Frage. Ist denn meine Post richtig angekommen? Die du an die LGS geschickt hast? Die neue Adresse der LGS inklusive Schatzmeister. Ja, ja, muss ich überprüfen, gehe ich aber von aus. Okay. Danke. Okay, dann komme ich zum nächsten Punkt und das ist der Punkt Termine, die ich jetzt alle schön vorlesen werde. Also vom 17. bis zum 18.03.2018 ist das Verwaltungstreffen mit der IT in Kassel. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Am 11.05. bis zum 26.08.2018 sind diverse Termine Domtalk, der welche von Mehr Demokratie NRW e.V. Veranstaltet werden. Thema ist, wie geht's weiter mit Europa? Am 9.06. bis zum 10.06.2018 ist Bundesparteitag und Aufstellungsversammlung zur Europawahl in Sömmer da. Am 23.06. bis zum 24.06.2018 ist die zweite Programmkonferenz Marina in Kassel. Vom 25.08. bis zum 26.08. die dritte Programmkonferenz und die vierte vom 24.11. bis zum 25.11.2018 auch wieder in Kassel. Irgendwelche Fragen oder sonstiges? Ja, ich würde noch mal gerne etwas zu der Veranstaltungsreihe Dome Talk von Mehr Demokratie sagen. Bitte. Ich habe eine Rückmeldung bekommen bislang von Leuten, die sich da engagieren wollen. Habe gestern noch einmal mit Mehr Demokratie e.V. Telefoniert. Und die sind tatsächlich sehr offen für Ideen, die dann im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe in der Stadt X, in der Stadt Y vorgebracht werden. Also wenn ihr irgendetwas habt, was europapolitisch, aber trotzdem Lokalkolorit transportieren könnte, sind die daran sehr interessiert, scheut euch nicht, meldet euch bei denen oder gerne auch bei mir. Okay, danke für die Worte und im Sprechenraum wartet Vaku. Ja, und zwar, wie der Bernd ja gerade schon andeutete, hat er wegen LPT sich schlau gemacht in Kerpen und der Termin wäre dann Mitte September. Die LPT-Seite habe ich auch schon angelegt, vielleicht können wir das einfach auch schon mal zu den Terminen mit aufnehmen als in Planung, je früher, desto besser. entscheiden müsst ihr das ja noch, dann müssen wir die Kosten ja noch herausfinden, aber dass man das vielleicht einfach schon mal in die Termine mit einpackt. Okay, ich sehe, irgendwer schreibt gerade in Planung LPT. Es ist, ich habe keine Ahnung, unnamed. Ne, Isan, Entschuldigung, vielen lieben Dank euch beiden. Damit sind wir damit fertig und kommen jetzt zum Workflow seit der letzten Sitzung. Und da sind wir Aktualisierung von diversen Listen Helder. Willst du dazu kurz irgendwas sagen oder? Ja, eigentlich gibt es da nicht sehr viel. Also es konnte eben krankheitsbedingt leider nicht ganz so viel mehr daran machen. Also konnte jetzt auch nicht viel verändern. Habe aber dank meines Aufrufes von vor 2 Wochen habe ich auch einige Listen zugeschickt bekommen. Also ein paar, ich sage mal 2, 3 Listen sind jetzt noch dazugekommen. Einige habe ich mir noch aus Wiki-Protokollen noch zusammengeschustern können. Bin aber noch dran, habe definitiv noch lange nicht alles. Und bitte auch noch gerne drum, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wie das mit der LVR-Nachfolge geregelt ist, des Mitgliedes, was uns da leider verstorben ist. Wie das da zustande war. Also ich hoffe immer noch drauf, dass mir da jemand das noch erklären kann, beziehungsweise auch noch mal sagen kann, was da vorgefallen ist oder wer da für in Frage kommt, beziehungsweise warum da noch keiner nachgerückt ist. Das nur kurz zur Info noch. Jetzt muss ich kurz fragen, LVR, ist das diese Essen-Geschichte? Nein, oder? Nein, der Elf, also in Essen ist der RVR, also wir haben ja einige Landschaftsverbände, die bei denen wir auch Piraten nach den Wahlen auch reingekommen haben. Unter anderem ist das einmal der LWL, das ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die LVR, das ist der Landschaftsverband Rheinland. Und RVR, ich glaube, da gibt es noch einen Regionalverband in Köln noch, von dem ich jetzt weiß. Da haben wir jeweils auch Piraten drin. In LVR, das ist also der Landschaftsverband Rheinland, sind 2 reingewählt worden. Das ist einmal der Kai Hemmsteg aus Essen und ein weiterer, ich habe jetzt gerade den Namen jetzt gerade nicht parat. Also die beiden haben angefangen dort und sind auch in eine Fraktion mit eingetreten. Davon ist jetzt im Moment nur noch der Kai über. Da eben der zweite uns leider verstorben ist. Da ist aber keine Nachfolge, also keine, die ich gesehen habe, also eine Nachfolge, die da registriert wurde. Warum da keiner reinkam oder warum da keiner reinkommen konnte, weiß ich noch nicht so genau, warum das nicht der Fall ist. Jetzt habe ich aber auch nochmal eine Nachfrage. RVR. Moment, jetzt LVR oder RVR? Eben, das ist die Frage. Im RVR wüsste ich nämlich nichts davon, dass da jemand verstorben ist. Der Landschaftsverband Rheinland? Nee, es ist der LVR. Also Landschaftsverband Rheinland. Genau. Dann sei kurz gesagt, dass ich für den Verband Rheinland voll zu, ne? Das war jetzt eine Frage, oder? Nein, das war so eine halbe Frage. Ich hab's jetzt noch nicht. Gibt zur LVR Rheinland eine Liste? Weiß das jemand hier, Helder? Ich kann dir die Liste sagen, ich kann dir die vorlesen, da gibt's eine Seite zu im Wiki. Da ist der Thomas Hegenbart gewählt. Auf Listenplatz 1, auf Listenplatz 2 Sandra Pauen, dann Andreas Graf von der Aal, Frank Höschen, Kai Hemmsteg, danach kommen gucken, Kai Hemmsteg, danach kommt ein meine Fresse, was für eine Scheiße, jeder Platz wurde einzeln gewählt. Also Platz 1 war Thomas Hegenbart, Platz 2 war Andreas Graf von der Aal, Platz 3 Sandra Pauen, Platz 4 Kai Hemmsteg. Ah, jetzt sehe ich das aber auch. Aber, und das war's. Danach kommt keiner mehr. Komisch. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass es wahrscheinlich auch kein... Ja, ich kann dir den Grund sagen. Ich war der Wahlleiter. Der Grund war, dass man nie damit gerechnet hat, dass man mehr als 2 Leute auf der Reserveliste braucht. Das war 2014. Könntest du höchstens das Ergebnis des dritten Wahlgangs nehmen und sagen, dann wäre der nächste Nachrücker Christopher Schrage. Oder eine entsprechende... Nee, das geht nicht. Okay, Bernd, du hast eine Wortmeldung eingereicht. Ja, ich wollte nur wissen, heißt es, dass Thomas Heck jetzt nachrückt, oder was? Oder was? Thomas Heck war Listenplatz 1. Ja, aber der ist ja nicht reingekommen aus irgendwelchen Proports oder sonst was für Berechnungsgründen. Der wollte gerne in den LVR, aber ging dann irgendwie nicht. Soweit ich weiß, haben wir doch da gar keinen Vertreter, oder? Bin sehr verwirrt. Ja. ich auch, diese LVR-Sachen sind echt abartig kompliziert. Also wir haben zumindest eine sachkundige Bürgerin aus Umfeld Aachen im LVR. Okay, aber grundsätzlich kann ich euch sagen, ist keiner von uns die LVR-Seite gehe. Es gibt von den Piraten keine Kandidaten, die in den LVR direkt gewählt wurden. Kai Hemstig steht auf dieser Liste, aber noch als Kandidat des Essener Bürgerbündnisses. Jetzt wäre halt die Frage, und das kann dann auch nur der Elder oder der Basti beantworten, was ist denn passiert, warum müssen wir uns da jetzt gerade um was kümmern? So richtig verstanden habe ich das nämlich nicht. Also in meinem Falle geht das nur um die Auffüllung der Listen und ich konnte mir das gerade nicht zusammen erklären. Also derjenige, der uns da verstorben ist, das ist Rudi Ernst Lennertz, jetzt habe ich auch den Namen dazu, den ich jetzt überhaupt auch nicht auf unseren Listen finde. Jetzt fragt mich gerade, wie der überhaupt dann an das Mandat jetzt rankam, beziehungsweise ob der das Mandat mitgebracht hatte in irgendeiner Art und Weise. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz begriffen. Also Kai Hemstig ist derzeit im LVR drin. Der war wohl auch als Pirat da drin, ist jetzt in die Liste Essener Bürgerbündnis da jetzt gewechselt, bleibt aber weiterhin noch Teil dieser Fraktion, in der er schon vorher eingetreten ist, wo also auch Rudi Ernst Lennertz mit drin war. Ich hatte eigentlich jetzt die Hoffnung gehabt, wir hätten da jetzt irgendwie noch zwei, drei Leute in petto, die man da jetzt anfangen kann. Wenn er aber jetzt selbst Listenplatz 4 belegt bei der Reserveliste dort, wundert mich jetzt gerade, wie es da überhaupt zustande kam. Also warum auch die ersten dreien, beziehungsweise Thomas Segenbart ist ja, glaube ich, mit seinem Ratsmandat da schon gewesen. Sandra Paun sitzt, soweit ich weiß, in der Städteregion um Aachen, sondern auch um Köln herum. Da sitzt der da mit drin. Zumindest ist der Name da schon gefallen. Nur halt. Okay. Wie die Nachfolge da geregelt war, das war die Frage. Okay, also in der Städteregion Aachen ist ein Pirat direkt gewählt worden. Das scheint dieser Lennertz gewesen zu sein, von dem ich auch schon mal gehört habe. Oder irgendjemand anders, I don't know. Es gab einen Direktkandidaten im Regierungsbezirk Köln, Städteregion Aachen. So, wenn ich jetzt aber gucke, diese Liste der Mitglieder hier, also bis auf Kai Hemstig kenne ich hier jetzt keinen Namen. Es ist auch nicht einer davon da drauf von diesem Protokoll. Also gut, ist auch ein Direktmandat, ne? Da steht doch im Chat, der Rudi war in der CDU, meinte Natural Born Schiller. Okay, dann müssten wir ja drei Mandate haben sozusagen. Eins ist klar, Kai Hemstig, der ist jetzt bei diesem Bürgerbündnis, also Freie Wähler. Wer war das Direktmandat aus der Städteregion Aachen, wenn der Rudi vorher bei der CDU war? Vielleicht ist im Sprechenraum die Lösung. Ich nehme einmal Sprechenraum dran, bitte. Im Sprechenraum ist deshalb nicht die Lösung, es geht sich um was anderes. Und zwar, wir haben in Duisburg keine Fraktion mehr, die wurde aufgekündigt. Reinhard, können wir erstmal das klären? In Duisburg können wir gleich mal machen, ja? Ja, ist klar. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Also wieder zurück zu den Mandaten. Ja, da muss doch irgendwie einen Ansprechpartner für uns geben, die wissen, was da im LVR, wer da für uns drin sitzt. Das gibt's ja nicht. Die Frage ist, was passiert denn jetzt, wenn ein Direktmandat wegfällt? Zieht jetzt die LVR landesweite Reserveliste oder LVR-weite Reserveliste sozusagen? Oder müsste es jetzt ein Protokoll geben aus der Städteregion Aachen, wo jemand draufsteht, wo dann entsprechend jemand draufsteht, auf einem Platz 2, wer auch immer Platz 1 war, das wissen wir jetzt gerade nicht. Da müssen wir die Leute in der Städteregion Aachen ansprechen. Haben wir jemanden hier? I don't know. Das Problem ist, glaube ich, dass der Rudi nicht die Lösung ist, in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, ob der Rudi derjenige war, den wir damals dahin gewählt haben. Ich glaube nämlich nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, also ich hake da definitiv nochmal nach, also es interessiert mich jetzt gerade auch, aber wenn ich, also ich habe jetzt hier gerade einen Bericht gefunden, in dem ich jetzt Rudi noch 2011 noch im Vorstand der CDU war, also ich kann mir auch schon eher denken, dass es tatsächlich sogar war, Moment, okay, da kommt jetzt auch noch was, also, ja, ja. Ich hake da nochmal nach. Also das, ist, das interessiert mich jetzt aber auch noch tatsächlich. Also ich habe hier als Mandatsträger noch Bertram Eckert gefunden. War in einem entsprechenden Blog, der auch aktuell gepflegt wird. Nee, das ist nur ein Kalender. Wartet, piraten-ufw.de, letzter Eintrag 7. August. Davor letzter Eintrag 21. April. Textwüste, keine Ahnung. Da steht als Mandatsträger Bertram Eckert. Wenn ich jetzt nicht völlig durch bin. Leute, das führt uns doch nirgendwo hin jetzt im Augenblick. Also lass uns das doch mal anfassen und klären, aber das bringt ja jetzt niemandem was. Ja, würde ich auch sagen. Helder, übernimmst du das oder soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie viel zu tun hast. Ich würde das auch klären mit denen. Ja, ich hake da nochmal nach. Also gerade in Aachen frage ich da mal direkt mal nach und werde das jetzt irgendwie noch klären. Also da bin ich jetzt dran. Ja, und dann mich würde es jetzt auch gleich mal interessieren, was jetzt da auch gleich mit Duisburg ist. Genau, okay, dann nehmen wir es für uns Protokoll auf. Du klärst dich um die Sache mit den Leuten da aus LVR. Und dann kommen wir jetzt, wenn ich richtig, zum Sprechenraum. Kann ich das jetzt dran nehmen? Nee, das kommt jetzt unter Sonstiges, oder? Hilft mir einer? Ja, also wenn das jetzt irgendwie in meinen Listen hilft, dann denke ich mal, ja. Das hilft dir. Ja, okay, dann einmal Sprechenraum, bitte. Also die Liste, die ich dir aus Duisburg geschickt habe, ist valide. Da, wo ich ein Fragezeichen hingemacht habe, weiß ich es nicht. Und die Neuigkeit ist, die PSL-Fraktion in Duisburg hat sich gestern aufgelöst. Die Kollegen von der SGU, Sozialgerecht Unabhängig, Wählerbündnis Duisburg und Bürgerlich-Liberale Wählerbündnis Duisburg haben die Fraktion aufgekündigt. Aufgrund der Tatsache kannst du den Eintrag auf der Webseite im Prinzip löschen. Wie es hier in Duisburg weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich habe mal so durchgezählt, das sind so 10 Mandate, die wir haben. Wenn die nicht durch den Rat der Stadt Duisburg abgewählt werden, weiß ich auch nicht, wie wir da was wir als Pirat noch machen können. Das waren nur die Informationen, die ich rüberbringen wollte. Und dann gehe ich wieder bei den Zuhörern. Es sei denn, man hat noch Fragen zum Thema Zerwürfnis. Hat noch wer Fragen, die an diese Stelle passen? Bitte? Nein, ich frage meine Kollegen, ob noch irgendwer Fragen hat, die an diese Stelle jetzt irgendwelche Rückfragen hat zu dieser Causa. Ja, ich würde das tatsächlich ins Sonstige reinbringen. Entschuldige mal, dass ich das jetzt so unterbrochen habe. Also ich würde einfach das dann gleich noch unter Sonstiges nochmal aufrufen wollen und das vielleicht nochmal genauer besprochen haben. Für die Liste weiß ich Bescheid, das ist kein Ding, das ist ein kurzer Akt. Da, hier ist es quasi gegessen. Und dann gehe ich in den Zuhörerraum, ne? Okay. So, dann machen wir das gleich unter Sonstiges, wenn es da irgendwas zu besprechen gäbe. Wir kommen dann zur Beauftragung Daniel Düngel. Das verschieben wir, weil Daniel Düngel nicht da ist. Und jetzt muss ich, hier steht 15.03.2018. Berichte Marina. Wenn das. Ja, das habe ich da reingeschrieben. Ich hätte gerne ein paar Berichte von euch. Ein bisschen mehr als ich war bei der Marina, sondern ein bisschen, was ist da passiert? Erzählt doch mal ein bisschen diejenigen, die da waren. Wer möchte? Ich hack mal rein. Also ich nehme an, du meinst die Programmkonferenz. Ja. Richtig. Ich mache da jetzt mal einen kurzen Bericht. Nur einige, also wirklich eine Handvoll Menschen anwesend, weswegen das Ganze nicht in der Größe gemacht werden konnte, wie es gedacht und geplant war. Daher wurden jetzt nur die wichtigsten 3 Themen aufgegriffen, die halt quasi die paar Leute, die da waren, eben für wichtig fanden und für bearbeitbar fanden. Das Ganze ist dann aufgeteilt worden in Arbeit und Soziales, Europa und Netzpolitik. Masch hat sich ja, wie vorher schon gesagt, hat sich dann Europa angeschlossen. Ich war bei Arbeit und Soziales mit drin und dann waren wir dort mit auch wieder noch einer kleineren Handvoll Leute, weil ich sage Handvoll durch 3, es sind ja auch nicht viel mehr Menschen. Haben uns dann in kleinere Räume gesetzt und haben halt dann an dem Programm gearbeitet. Die verschiedenen Arbeitsgruppen haben dann verschieden gearbeitet. Da kann ich jetzt im Moment nur von der Gruppe Arbeit und Soziales reden. Und zwar haben wir da als Grundlage das Programm von 2017 genommen das Arbeit und Soziales, was im Bundeswahlprogramm drin stand, und sind das einmal komplett mal durchgegangen von oben bis unten hin und haben das uns einfach mal runtergekürzt. Also ich, von so einer Hausnummer halt mal, wir haben jetzt von 12 Seiten auf irgendwie 2 Seiten runtergekürzt und haben auch, wie ich das eingangs besprochen hatte, zum Schock aller und auch zum Schock von Gernot Reipen, der also auch mit dabei war, quasi das BGE aus dem Arbeits- und Soziales-Programm geworfen. Zumindest war das unsere Meinung gewesen, dass wir sagten, das gehört da einfach nicht rein. Haben es aber dann direkt als eigenen Punkt rausgenommen. Wir sind halt immer noch grob dabei. Wir arbeiten da weiter noch dran. Der Trupp, mit dem wir da zusammengesessen haben, war ja auch, ich sage es mal, aus komplett Deutschland einige vertreten. Also auch einige Leute, die nichts mit Arbeit und Soziales vorher zu tun hatten. Unter anderem auch ich. Die das Ganze jetzt damit bearbeitet haben, werden da auch noch weiter dran noch arbeiten, und das wird dann irgendwann mal in einem Antrag für ein BPT mal enden, für ein neues Programm dann. Europa hat auch, soweit ich weiß, auch ganz gut gearbeitet, da kann, glaube ich, Masch auch noch einiges mehr erzählen. Da ist auch einige große Diskussionen gekommen, die dann auch zu einem guten Ergebnis wohl auch geführt haben. Weitergearbeitet werden sollte ja dann in verschiedenen Numbles und auch den 3 weiteren Programmkonferenzen, die noch kommen, in der Hoffnung, dass die dann natürlich auch größer werden. Vor allem, weil da auch hoffentlich auch genug Leute dann auch mitmachen wollen. Aber eben fand ich sehr schade, es war wirklich ein sehr, sehr kleines Trüppchen, was aber natürlich dann zum Arbeiten sehr, sehr angenehm war. Ja, dann schließe ich mich mal an, trotz Matsche im Kopf. Ich sehe das Ganze nicht so positiv. Ich möchte aber jetzt nicht Detailkritik üben, eben aus dem Grunde, dass ich nicht 100% fit bin. Ich fand es etwas unglücklich, dass die Aufgabenstellung, zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht klar umrissen war. Angekündigt waren die Programmkonferenzen unter anderem mit der Motivation, etwas zu schaffen, womit unseren Mitgliedern unser Programm bekannt gemacht wird. Im Verlaufe des ersten Tages ergab sich dann, nein, wir wollen am Programm arbeiten, nicht nur redaktionell, sondern es überarbeiten. Im Bereich Europa haben wir ja bestimmt 2-3 Stunden Findungsprobleme gehabt, sind dann aber auf den Nenner gekommen und haben tatsächlich den ersten Abschnitt des Europawahlprogramms unseres Bundestagswahlprogramms 2017 überarbeitet und mal zusammengedampft in eine Form gebracht, wie wir denken, dass sie wahlkampftauglicher ist. Das war eigentlich alles, was wir geschafft haben. Den zweiten Tag möchte ich nicht beurteilen, weil ich da schon fiebrig war und irgendwie neben mir gestanden habe. Ich hoffe, dass die Programmkonferenzen und jeder, der jetzt anderer Meinung ist, mag mich da korrigieren oder mag da was zu sagen, dass die ein bisschen straighter werden, ein bisschen dedizierter. Okay, dann danke ich dir für deinen Bericht und gebe in den Sprechenraum. Ja, danke. Ich war ja auch mit in Kassel und habe in der Gruppe Arbeit und Soziales mitgearbeitet, wo wir dann unter anderem eben auch festgestellt haben, dass ungeheuer viel drin war, was überhaupt nicht zu Arbeit und Soziales gehört. Wobei auch die Vermischung, wie es im Ministerium Arbeit und Soziales ist, nicht immer unbedingt ideal ist, weil es Arbeit gibt es Berührungspunkte mit anderen Programmpunkten. Bei Soziales gibt es auch Berührungspunkte mit anderen Programmpunkten, sodass man im Endeffekt das vielleicht sogar lieber trennen sollte. Und dass wir das BGE rausgenommen haben, war auch klar auch Gernots Meinung, denn das BGE taucht in allen möglichen Programmpunkten irgendwo andeutungsweise auf, und es sind genau diese Überschneidungen, die es so schwierig machen, und deswegen haben wir es ganz rausgenommen und einen eigenen Punkt draus gemacht. Und an allem muss noch sehr viel gearbeitet werden. Wir haben nur erstmal festgestellt, was alles raus muss, was gar nicht reingehört. Und das war die Hauptarbeit. Okay, dann danke ich auch dir für den Bericht. Es gibt noch Wortmeldung. Ich wollte Sammy eigentlich mal einladen zu AGBGE. Dort können wir dann mal das Nähere besprechen, wenn sie das denn möchte. Jeden am 22. eines jeden Monats, jetzt wohl nicht im März, aber dann im April, wenn sie denn will. Kann sie sich ja an uns wenden oder an mich über die AG. Entschuldigung. Ja, mache ich gerne, wenn ich aus der Reha zurück bin. Ich bin jetzt erstmal 3 Wochen weg. Das wollte ich gerne hier auch noch ansagen, damit es wirklich alle mitkriegen. Ab dem 20. bin ich für gut 3 Wochen weg. Richtig weg. Ich werde auch nicht arbeiten in der Zeit. Ich nehme keinen Laptop mit. Ich muss mich einfach mal um Gesundheit etc. kümmern. Und komme dann hoffentlich fit wieder. Ansonsten, Rainer, bin ich ja sowieso in der BGE-Gruppe auf eine ganz andere Art und Weise drin. Über Gernot, ich erhalte da zu dem Thema ja auch Vorträge. Der letzte war in Aachen. Also Gernot hat sich mehr oder weniger verabschiedet. Stopp. Können wir hier dann vielleicht so weitermachen? Also nichts gegen eure Gespräche, aber die Berichte sind fertig. Ich danke euch beiden. So, boah, ich musste zum ersten Mal eingreifen, das war schon ein cooles Gefühl, Entschuldigung. Wir kommen dann weiter mit Anträge an den Landesvorstand, richtig? Das ist immer ganz schön schwer, das zu suchen. Wir hatten einen Antrag, richtig? Ja, hatten wir. Genau, ich habe ihn gefunden. 274745, Antrag auf Veröffentlichung und Unterstützung durch den Landesvorstand der Piratenpartei. Antragsteller ist der Reinhard. Der Antrag, ich lese ihn kurz vor. Hallo allerseits, kann man diesen Aufruf, der paritätische Wohlfahrtsverband hat einen Aufruf gestartet, der dringend Unterstützung verdient. Lesen Sie den Aufruf, unterzeichnen Sie ihn und stiften Sie andere an, das ebenso zu tun. Jetzt ist ein Link auf den Aufruf. Und auf unsere Seite einbauen und eventuell als Piratenpartei unterstützen. Also, der Antragsteller will, dass wir den Aufruf unterstützen. Jo, das bin ich. Ah, willst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, ganz einfach. Die Essener Tafel hat ja, wie ihr wisst, Ausländern die Mahlzeiten verboten, ja. Das finden wir als Piraten natürlich grenzwertig bis unmöglich. Hat aber dazu geführt, dass eine weite Diskussion zum Thema Hartz IV und Regelsatz losgetreten worden ist. Und das Thema mal wieder in den Fokus gerückt worden ist. In der Kürze kann ich mal sagen, für eine erwachsene Person ist pro Tag 4,77 Euro vorgesehen. Für ein Kind kleiner 6 Jahre ist 2,77 Euro pro Tag vorgesehen an Essen. Und ein Kind und für Kinder 6 bis 14 Jahre ist 3,93 Euro zum Essen und Trinken vorgesehen. Das ist natürlich wenig. Und der Paritätische Gesamtverband möchte eine Regelsatzerhöhung haben, eine richtige Berechnung. Weil der Regelsatz wird über verschiedene Tricksereien einfach runtergerechnet. So dass maximal immer die berühmten 5 Euro, die der Finanzminister zur Verfügung stellen will. Diese 5 Euro sind eigentlich nur eine politische Zahl. Wenn der Finanzminister sagt, ich gebe 5 Euro für die Hartz-IV-Regelsatz, dann wird die EVS-Studie so lange hin und her geschoben, bis am Ende 5 Euro rauskommen. Punkt. Und das hat natürlich jetzt zur Kinderarmut geführt, zur Altersarmut und zu dieser ganzen Armut in diesem Lande, wie sie beschrieben worden ist von mir gerade. Punkt. Und das ist eigentlich nur eine Unterschrift. Also Piraten bei NRW unterstützt diesen Aufruf und kostet auch kein Geld. Kein Geld ist immer gut. Isan, du darfst sprechen. Oh, Entschuldigung, ich habe die im Protokoll gesehen. Alles klar, du bist nicht falsch. Da bin ich aber froh. Du hast Besuch gekriegt, ja, richtig. Entschuldigung. Ja, gibt es irgendeine Aussprache dazu von meinen Vorstandskollegen oder von sonst irgendwem? Die WMs sind im Bett. Was ist denn los heute mit mir? Machst du es dran? Jo, vielleicht mache ich mir jetzt keine Freunde. Ich habe verschiedene Fragen zu diesem Antrag. Zum einen, Rainer, weißt du von wann dieser Aufruf ist? Weil im Text steht ja etwas von einer zukünftigen Bundesregierung. Die ist jetzt aber nicht mehr zukünftig, sondern die ist im Amt, die ist vereidigt, die ist tätig. Insofern vermute ich, dass dieser Text vom Paritätischen hoffentlich nur 2 Tage alt ist, eventuell aber älter. Das zum einen. Unsere Haltung zu den Leistungen in Hartz IV ist, glaube ich, unstrittig. Und ich glaube, es gibt keine 5 Piraten, die anderer Auffassung sind, als dass die Regelsätze eine Unverschämtheit sind und absolut nicht für ein Leben in Teilhabe und so weiter ausreichend sind. Ist euch bekannt, welches Verhältnis der Paritätische zu anderen von den Piraten befürworteten gesellschaftlichen Aspekten einnimmt, wie zum Beispiel BGE? Was ich damit fragen möchte, ist, wenn wir uns jetzt gemein machen mit dem Paritätischen, werden wir da eventuell in anderen Fragestellungen subsumiert oder nicht. Das sind nur gedankliche Anregungen von mir. Dann rede mal. Na, ich glaube, Bernd ist erst, oder? Antwort? Ja, ja, genau, erst die Antwort, ja. Sprechenraum? Hallo? Bin ich dran? Ja. Also ich sehe keine Konkurrenz zu den, zum BGE, weil bis wir das BGB haben, sind wir schon dreimal tot und längst vergammelt. Und das behindert uns ja nicht in der Forderung, sondern bringt uns nämlich mehr dahin, als wir meinen, denke ich. Also ich sehe da keine Konkurrenz oder irgendwas in der Richtung, dass wir uns dann schlechter stellen. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Es tut mir leid. Okay, darf ich darauf direkt entgegnen? Ich glaube schon, ja. Ich hatte ja eben gesagt, dass die Forderung selbstverständlich okay ist und von uns auch allerweitestgehend und von allen Mitgliedern getragen wird. Ich habe nur die Frage gestellt, ob dieses in Anführungszeichen Gemeinmachen in anderen Themen möglicherweise auf uns zurückfallen könnte. Also die Frage ist, ob der paritätische, tätische Wohlfahrtsgesamtverband für irgendwas steht, was nicht mit Piraten sich deckt. Das hast du schön ausgedrückt. Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht erkennen. Also ich... dann erstmal Bernd. Ja, vielen Dank. Also lustigerweise, das Thema entwickelt sich so dahingehend zu der Erklärung, die ich nachher im sonstigen Teil noch abgeben wollte. Sehr spannend, bitte zumindest bis dahin dabei bleiben. Aber hier geht es natürlich um die alte Frage, ob wir als Vorstand oder als Partei oder als Landesverband, also als Gremium jedenfalls, Aufrufe guter, möglicherweise weniger guter oder aller möglichen Arten unterstützen. Grundsätzlich kann man da immer geteilter Meinung drüber sein. Ich sage grundsätzlich, bei manchen Themen, so wie Mascha schon zu Recht ausgeführt hat, gibt es da sicherlich zumindest mal bei uns keine zwei Meinungen darüber. Da schließe ich mich auch ausdrücklich an. Es ist kein Problem, wenn jeder für sich persönlich, also als Einzelperson individuell Aufrufe jedweder Art unterzeichnet, das geht alles noch auf die freie Meinungsäußerung zurück und da kann einem keiner was verbieten. Ich persönlich habe seit jeher ein Problem damit, wenn wir uns als Partei, Landesvorstand mit auch hier wieder Aktionen jedweder Art, ich sag mal, gemein machen. Das Thema Regelsatz oder Regelsatzänderung ist ein gutes Thema und das ist auch in jedem Fall wert, darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen. Ich finde, dass das eher in unser Programm gehört. Und da sage ich auch ganz, ich sag da mal, eigennützig, ja, wir sollten solche Themen dann eher für uns verarbeiten und für uns davon profitieren, als dass wir Forderungen anderer Organisationen dabei unterstützen. Das mag sich jetzt vielleicht sehr egoistisch anhören, ja, aber irgendwann ist es auch mal an uns, dass wir an uns denken. Jeder kann da persönlich unterschreiben, wie er will. Ja, da hält einen der Landesverband oder die Partei schlussendlich keinen ab. Mit allen anderen Sachen habe ich, wie gesagt, seit jeher ein Problem und ich glaube, dass solche Sachen in unser Programm gehören. Darf ich mal, wir von den Sozialpiraten haben zumindest den Link auf unserer Seite veröffentlichen, natürlich mit der Rücksprache der AG. Und wir sehen also keine Konkurrenz zur Partei und wir sehen auch kein Problem. Also unterstützen dürfen wir es nicht, dann müssen wir halt über den LV gehen, über die Landesverbände oder über den BUFO. Und ich denke, versucht mein NRW, weil ich einfach keine Konkurrenz dazu sehe und das ist ein hochaktuelles Thema. Und dass da jetzt die Zukunft im Bundesgebiet steht, ist halt der Tatsache geschuldet, dass halt die Essener Tafel die Diskussion im Januar angefangen hat und wir noch keine Bundesregierung hatten. Daran sollte dann wirklich nicht scheitern, denke ich mir. Ich bin gerade noch zwiegespalten, wie ich dazu stehe. Gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen? Ja, Michelle war dran. Nein. Ja, der Michelle war dran. Okay, also grundsätzlich bin ich sehr weit bei Bernd, was das Ganze angeht. So ein Aufruf unterstützen NGOs, das kann man auch an der Liste sehen. Ja, Aufrufe, wo dann irgendwelche Kreisverbände von Parteien nochmal unterstützen oder Arbeitsgemeinschaften oder so. Aber eben nicht gesamtparteilich. Wir sind ein Landesverband, das heißt, zweithöchste Ebene einer Partei in Deutschland. Sollten solche Aufforderungen dazu, hernehmen, dass wir solche Aufforderungen lesen, dass wir das oder dass die Politik in Anführungszeichen das doch bitte in ihre Programme übernimmt und das doch bitte dann im Parlament unterstützt. Dass wir jetzt einen Aufruf unterzeichnen, da hat niemand was von. Und vor allen Dingen haben wir da sehr wenig von, wenn wir sagen, Mensch, wir haben so einen Aufruf unterzeichnet. Wichtiger wäre, dass wir ins Gespräch kommen, zum Beispiel mit dem Paritätischen und mit denen darüber reden, dass das, was die da stehen haben, bei uns im Programm steht und dass sie doch bitte dafür sorgen sollen, dass wir gewählt werden, damit das, was die da fordern, entsprechend umgesetzt wird. Mit Politik, so funktionieren Parteien und sollten wir solche Aufrufe auch nicht unter... Also, ja, mach noch. Michel, nicht unter was? Nicht unterzeichnen, nehme ich an. Nicht unterzeichnen, ja. Genau, was du gesagt hast. Ich denke, das Thema können wir gerne aufgreifen. Wir können gerne auch beim Aufgriff des Themas Bezug nehmen auf das Ding hier. Aber wir müssen weiterdenken. Und jetzt ist nur die Frage, wer kümmert sich darum, Michel? Wer hat Kontakte dorthin? Und macht das kurzfristig? Jetzt, ich darf was sagen. Ich gebe mir selber das Wort. Ich würde sagen, wir können ja so einen Deal machen. Also wir unterzeichnen den nicht, wenn wir gleich dagegen stimmen. Wir tun aber als Vorstand einen Brief an den Gesamtverband schicken und sagen, wir würden gern mit denen in den Dialog reinkommen. Den Deal lasse ich nicht ein. Auf den Deal lässt du dich ein. Und die Sozialpiraten, die können das ja ruhig auf ihre Seite draufnehmen. Und wir als, und wenn ich den selber formuliere, das verspreche ich, ich mache gleich das Pad auf, wir können ja einen Brief an denen, dass wir mit denen in Gespräch reinkommen wollen. Was sagt ihr dazu, Kollegen? Also ich sage dazu, dass ein Herr Düngel zum Beispiel beste Kontakte zum Paritätischen hat. Ja, herrlich. Da muss man auch theoretisch nicht ins Gespräch reinkommen, weil man im Gespräch ist. Praktisch weiß ich natürlich leider nach der Auflösung der Fraktion nicht, wer sein Adressbuch weiter benutzt und in Ehren gehalten hat und wer von den Fraktionären das nicht getan hat. Ja, im Notfall rufen wir die an. Also da finden wir schon irgendeine Lösung jetzt. Da würde ich jetzt, irgendwas machen wir da. Irgendwas ist doof. Ja, okay. Soll ich das machen oder wollen wir das Daniel Düngel aufdrücken? Also wenn der Michel sagt, dass der Daniel vorzügliche Beziehungen dahin hat oder zumindest gehabt hat und also mit denen auch schon viele Gespräche geführt hat, dann würde ich mich freuen, wenn der Daniel das machen könnte. Aber das müssen wir natürlich in Erfahrung bringen, ob er das machen kann. Wir machen das jetzt so, wir halten fürs Protokoll fest. Ich frage Daniel, ob er noch Kontakte hat zum Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ansonsten telefoniere und schreibe ich mich bis zur nächsten Sitzung durch, bis ich Kontakt mit denen habe und gebe auf jeden Fall in der nächsten Vorstandssitzung Feedback dazu. Gut, könntest du mich irgendwie im Verteiler nehmen, mich informieren da irgendwie per E-Mail, oder dass ich da irgendwie im Boot bin? Ich tue dich im Sinne der Transparenz informieren, ja. Auf den Deal lasse ich mich ein, der hier steht. Abzeichen 153. Basti, ich glaube 2 Wochen, also nächste Sitzung ist ein bisschen arg spät. Ja, dann mache ich erst Rechenschaft darüber, ich gehe jetzt sofort da dran. Okay. Wir können auch in der nächsten Vorstandssprechstunde darüber reden, das ist mir egal. Ich gehe morgen sofort da dran. Wir müssen das aber erst jetzt abstimmen, den Antrag, ja? Deswegen rufe ich jetzt, wenn es keine Wortmeldung mehr gibt, gibt es noch eine Wortmeldung, Sprechenraum? Nein, ich habe mich für den Deal eingelassen. Ich wusste nicht, ob ich rausgehen soll oder bleiben soll. Ich bleib mal eben, Moment, dann gehe ich raus. Ja, bleib einen Moment. Okay, ich rufe auf zur Abstimmung. Wer ist, tue ich mich jetzt enthalten oder bin ich dagegen? Ich sage nein, wir unterzeichnen das nicht. Helda? Nein. Masch? Dagegen. Chef? Dagegen. Bernd? Dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Verweis auf, dass ich das regel mit Daniel und dem Wohlfahrtsverband. Wenn du ganz wild sein willst, dann fragst du auch noch Toso. Wen frage ich dann noch? Den Toso. Ja, den frage ich auch. Damit sind die Anträge durch und wir kommen zum Thema Sonstiges. Gibt es Punkte für Sonstiges? Ja, ich hatte ja da was. Ja genau, dann kommen wir doch zu deinem Anliegen. Trägst du es vor? Ja, ich muss jetzt nur gucken, wie ich einen Tweet hier irgendwie reinkriege. Warte mal kurz eine Sekunde. Ach, irgendwie kann ich hier keinen Tweet-Link kopieren, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich auch nicht. Isan, du hattest mir gestern einen lustigen Tweet geschickt. Könntest du den nochmal irgendwie in den Chat reinposten, bitte? Ich wollte es dir gerade anbieten, mache ich sofort. Super. Kurze Sekunde noch. Vorstandssitzung NRW drüber. Cool, eine kurze Mail an dich hätte gereicht, aber hey. Was? Dass der Weg nicht der richtige ist. Stadtratsentscheidung in Kerpen wird gelöst, indem man denjenigen fragt, den man fragen will. Stattdessen über Bande an die Piraten NRW zu spielen und zwar so, dass wir uns jetzt als Vorstand mit dem Scheiß beschäftigen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Es geht nicht um Beschäftigen, es geht um lediglich eine Erklärung. Ja, dann gib doch eine ab, aber warum tust du das hier in der Vorstandssitzung NRW? Also ich habe dich gegen deine Erklärung nicht falsch verstehen. Erst auch Gründe haben und die interessieren mich auch sehr. Also gut, aber alles klar, dann lass uns abstimmen darüber, ob wir dafür Platz haben oder nicht. Machen wir ganz einfach. Ja, Platz haben wir immer. Es ist halt einfach das falsche Medium hier. Aber mach. Ja, komm, so lange wird es wohl nicht dauern, oder? Da ist ein Druck aufgebaut worden, der einfach falsch ist, dass wir dem hier nachgeben. Aber naja. Ich möchte dem ja gar nicht außerhalb dieser quasi dieser dieses Gremiums nachgeben. Also normalerweise gebe ich dem Druck überhaupt nicht nach. Ich habe nur gesehen, dass die Piratenpartei DE mittlerweile darauf geantwortet hat. So macht man die Dinger natürlich stärker, als sie sind. Es geht also um den Tweet, der da in diesem Baum ist und dem zugrunde liegt ein Antrag, den ich jetzt gleich mal reinposte. Sekunde, wo ist er? Der sollte jetzt an den Baum gegangen sein, oder? Kann das PDF jeder sehen oder lesen oder den Link vielmehr? Keiner antwortet. Nein. Wo muss ich denn reinposten, wenn ich einen Baum poste? Ist das der, den ich gerade da reingeschrieben habe? Ja. Ja. Warte. Er meint, das gäbe es jetzt. Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. So, da ist er. Der ist doch auch nur ein Kanal, ne? Jungs, das üben wir nochmal, oder? Nehmt ihr den und dann geht ihr auf Vorstandssitzung, Nachricht senden, rekursiv. Da machen wir so noch fett, damit es jeder sehen kann. Bitteschön. Ah. Super, danke. So, dieser Twitter-Meldung lag also, um das ganz kurz zu erläutern, lag also dieser Antrag zugrunde. Wir haben bei der Gelegenheit 6 Anträge der Linken, einen Antrag der Grünen und einen Antrag der SPD von der Tagesordnung runtergenommen. Das heißt, die wurden gar nicht diskutiert und behandelt, sondern die wurden direkt von der Tagesordnung gestrichen. Da gab es auch keinen Fraktionszwang oder Koalitionszwang. Wir haben da keine 2 Minuten in der Vorbesprechung drüber gesprochen. Wir waren uns alle einig, dass wir nicht über Selbstständigkeiten hier Resolutionen abfassen müssen und beschließen müssen und uns damit quasi von den Linken einmal quer durch den Raum am Nasenring führen lassen, weil es gab mehrere Anträge zur Resolution in der Vergangenheit, die haben wir alle von der Tagesordnung immer wieder runtergenommen. Immer wieder mit dem gleichen Hintergrund, dass über Selbstverständlichkeiten wie Hunger, Armut und hier in diesem Fall eben Nazis, keine Ahnung, es waren ja noch nicht mal Nazis in Wirklichkeit, da ist der Tweet natürlich auch unscharf, weil man über sowas einfach schlicht und ergreifend nicht permanent irgendwelche Resolutionen beschließen muss. Das hätte zur Folge, oder man muss befürchten, dass es zur Folge hätte, dass man halt dann quasi bei jeder Sitzung irgendeine bescheuerte Resolution verabschiedet, gegen die man sich natürlich nicht wehren kann, weil die alle immer sehr ehrenhaft sind und eigentlich auch immer nur das Gute möchten. So, und damit wollen wir schlicht und ergreifend unsere Zeit nicht verdaddeln und haben das Ding in der Abstimmung über die Tagesordnung dann runtergeschmissen. So, und der Kollege ist quasi der Blockwart der Gesinnungspolizei dort bei den Grünen und der macht sich natürlich bei solchen Dingen einen Spaß draus und dreht ein wenig an den Details, dreht ein wenig an den, ja, Wahrheiten kann man nicht sagen, aber es sieht halt eben so aus, als würden die Piraten auf einmal für Nazis stimmen. So, das ist nicht der Fall. Das sind die Umstände, die dieser ganzen Angelegenheit zugrunde liegen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Ich würde das jederzeit wieder tun. Das ist unabhängig von CDU, FDP oder Koalitionen, sondern es ist tatsächlich so, dass ich solche Dinge in diesem Zusammenhang schlicht und ergreifend für überflüssig halte. Okay, danke für das Statement. Masch? Ja, vielen Dank. Ja, Bernd, klar, wir haben so eine Art von Resolutionsprosa-Inflation in den letzten Jahren wahrnehmen müssen. Gerne natürlich genau zu dem Thema, aber konkret für diesen Antragstext frage ich mich, wo ist da der lokale Bezug in der Ursache, in der Forderung, die dahinter kommt, wir in Kerpen und bla. ist das klar, aber der lokale Bezug, gab es einen Vorfall, gab es ein Vorkommnis konkreter Natur, worauf man sich beziehen könnte, weil da ist jetzt Barbara Barber von den letzten 2 Jahren irgendwelcher Vorfälle quer durch Deutschland. Das ist also wirklich an den Haaren herbeigezogen, konstruiert. Und insofern wäre ich tatsächlich auch gegen eine solche Resolution gewesen. Ja, danke für die Frage. Du hast völlig recht. Natürlich gibt es keinen lokalen Bezug dazu. Es gibt auch keinen aktuellen Bezug. Es gibt kein Ereignis. Es gibt kein Vorkommnis. Das ist zum Teil auch die Strategie der Linken, die immer wieder auch Anträge oder auch Gerüste von Anträgen eben zum Teil aus dem Bund runterschieben, bis in die Kommunen rein. Das Ganze wird dann einmal quer übers Land ausgeschüttet, sodass jeder Stadtrat im Prinzip mit ein paar Änderungen seinen eigenen ja, Resolutionstext in diesem Fall kriegt. Es gibt auch so ein paar Antragstexte, die auch halt eben, sagen wir, aus entsprechenden Vordruck Baukästen zusammengeschoben werden. Das ist so, so machen die Linken das halt sehr gerne und sehr häufig, um halt auch Masse zu machen, und sie erzeugen damit tatsächlich auch Masse. Du musst dich damit beschäftigen, und in der Regel ist halt selten ein örtlicher Bezug, aber es wird halt Wind gemacht und eben entsprechend, wenn du Glück hast, sogar noch Öffentlichkeit, in dem Fall halt eben nicht. Aber dann gibt's halt, wie gesagt, hinten dran die Gesinnungspolizei, die dann versucht, da noch das ganze Ding auszuschlachten. Antrieb. Gut, Thema durch. Perfekt. Perfekt. Ja, würde ich auch sagen, oder? Danke für das Statement. Und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, richtig? Und der ist, haben wir noch Sonstiges? Ich sehe kein Sonstiges mehr. Damit beende ich den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung am 15.03.2018 um 21.44 Uhr. Bedanke mich, dass ihr alle da wart. Mache auf die nächste Sitzung am 29.03.2018 um 8:30 am selben Ort aufmerksam und rufe jetzt zum nicht öffentlichen Teil auf. Alles korrekt? Ja, sieht gut aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.